Nachdem schon alle Inselbesatzungen abgezogen waren, kam auch für uns der Abmarschbefehl. Nur das Allernotwendigste konnte mitgenommen werden. Kostbares Gerät wurde ausgemustert und vernichtet. Auf den wenigen Lastwagen fand nur die Grundausrüstung Platz. Und der langsame und gefährliche Marsch nach Norden führte immer tiefer in das Chaos der Balkanverhältnisse. Die Bulgaren waren aus der Reihe unserer Verbündeten ausgeschert, wie später die Rumänen. Die jugoslawischen Königstreuen, bis an die Zähne bewaffnet und in Uniformstücke aller am Kriege beteiligten Nationen gekleidet, schossen nicht auf uns und wir nicht auf sie. Unser endgültiges Marschziel war Belgrad.